Kundgabe 4499. Empfangen durch Bertha Dudder am 30.11.1948. Rechtfertigung für Abweisen der Wahrheit. Gott als Richter. Ihr könnet euch in keiner Weise rechtfertigen, so euch zum Vorwurf gemacht wird, die Wahrheit abgewiesen zu haben. Denn es stand euch völlig frei, sie anzunehmen, so ihr dazu den Willen hattet. Die Wahrheit wird euch zugetragen, denn dafür sorge ich, dass sie jedem Einzelnen zugeführt wird, wenn auch in verschiedener Form. Und je nach Annahmewilligkeit wird sein Wissen um die reine Wahrheit erweitert. Wer aber sich verschließet, der kann nicht gewinnen, nur verlieren das Wenige, das er besitzet. Wer schwachen Glaubens ist, wird durch Zuführen der reinen Wahrheit einen verstärkten Glauben gewinnen. Wer aber abweiset, der wird auch noch den schwachen Glauben verlieren. Wer viel hat, dem wird noch hinzugegeben werden. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden. So sind diese Worte zu verstehen. Es mangelt dem Menschen nicht an Urteilskraft, so es gilt, die Wahrheit als solche zu erkennen. Denn da ich selbst es will, dass ihr in der Wahrheit stehet, werde ich euch auch dazu befähigen, sie zu erkennen. Nur muss euer Wille bereit sein, die Wahrheit aus meinen Händen entgegenzunehmen. Und diese Bereitwilligkeit erkläret ihr dadurch, dass ihr es euch angelegen sein lasset, zu prüfen, was euch unterbreitet wird, dass ihr euch gedanklich damit befasset, das Für und Wider erwäget und so das Verlangen ausdrücket, die Wahrheit anzunehmen, so ihr sie als solche erkennet. Und dann werde ich euer Denken recht leiten. Dann werdet ihr nur gewinnen, niemals aber verlieren. Und dafür werdet ihr zur Verantwortung gezogen, wie ihr euch der Darbietung meines Wortes, der reinen Wahrheit gegenüber, verhalten habt. Ich gebe euch wahrlich ständig Gelegenheit, Kenntnis zu erlangen von meinem Willen. Immer wieder werdet ihr hingewiesen auf mein Wort. Überall könnet ihr es entgegennehmen, so ihr selbst Verlangen danach traget. Doch weil ihr materiell seid, ist euch mein Wort lästig. Warnet es euch doch vor dem Streben nach der Materie und ermahnet euch, sie zu überwinden. Ihr aber hänget euer Herz an die Güter dieser Welt und wollet daher nichts wissen von dem, was aus der geistigen Welt kommet. Euer Wille versagt oder ist verkehrt gerichtet, wo er ebenso gut recht gerichtet sein könnte. Und dafür werdet ihr zur Rechenschaft gezogen, und es wird keiner sagen können, ohne Wissen geblieben zu sein von meinem Wort und von meinem Willen. Ich werde euer Richter sein, wo ich euer Vater sein wollte, weil ihr meine Liebe zurückweiset und nicht höret auf mein Wort. Als Richter aber kann ich nur dann auftreten, so ich eine Schuld bei euch finde, und diese besteht darin, dass ihr mich als Vater nicht anerkennt und daher auch meines Wortes nicht achtet. Ihr habt euch daher selbst des Kindschaftsrechtes beraubt. Ich kann dann nicht mehr wie ein Vater an euch handeln, sondern muss euch als Richter gegenübertreten und euch verurteilen, ob eures mir abgewandten Willens. Und also warne ich euch eindringlich vor der Geringschätzung meines Wortes, eines Geschenkes, das euch meine große Liebe anbietet, das ihr nicht verdienet als mir noch widerstrebende Geschöpfe, das ich aber dennoch euch zuwende, um euch zu helfen, mich zu erkennen und lieben zu lernen. Ist aber eure Widersetzlichkeit noch so ausgeprägt, dass ihr meiner Stimme entflieht oder sie zu übertönen sucht, dann seid ihr auch nicht meine rechten Kinder. Dann gehöret ihr noch meinem Gegner an, und darum halte ich über euch Gericht. Und ihr werdet schuldig gesprochen werden. Eure Widersetzlichkeit wird zur Folge haben, dass ich mich abwende von euch, dass der Abstand zwischen mir und euch immer größer wird und euch dies Verhärtung eurer Substanz einträgt, dass ihr wieder zu Materie werdet, die euch hinderte, das Geistige, mein Wort aus der Höhe anzunehmen. Und ihr seid gerichtet, weil ihr selbst es nicht anders wolltet. Amen.